Jetzt sind Sie dran. Hören Sie und sprechen Sie nach. 28b. Hallo Angelika, hier ist Lisa. Ich fahre morgen in die Berge. Kommst du mit? Kannst du mich bitte anrufen? Meine Telefonnummer ist 288012. Danke, tschüss. Hallo Klaus, hier ist Paul. Ich gehe heute zum Fußballspielen. Kommst du mit? Du kannst mich anrufen. Meine Mobilnummer ist 0177 1234 5670.